Ein deutsches Märchen. Die schlaue Maria. Es war einmal in einem mächtigen Königreich, da lebte ein Kaufmann namens Gobbin. Gobbin war der reichste Händler des Landes und wohnte in der Nähe des Palastes. Er hatte 3 Töchter. Die älteste Tochter hieß Elena, die zweite Greta, die jüngste Maria. Maria war die schönste von allen. Eines Tages ließ der König den Kaufmann in den Palast kommen. Seid gegrüßt, Hoheit. Komm, Gobbin, willkommen. Eure Hoheit haben nach mir gesandt? Ja, Gobbin. Es ist so, dass wir mit unserem Nachbarreich einen wichtigen Handelsvertrag geschlossen haben. Wir brauchen jemanden, der vertrauenswürdig ist und die Ware sicher dort abliefern kann. Ich möchte, dass du derjenige bist, der das für uns tut. Als er die Worte des Königs hörte, verlor Gobbin sich in Gedanken. Er machte sich Sorgen um seine Töchter, denn er hatte sie noch nie allein gelassen. Was bedrückt dich, Gobbin? Warum bist du so still? Nichts Wichtiges, Hoheit. Es ist nur so, dass meine Töchter allein bleiben müssen, wenn ich gehe. Ich mache mir nur Sorgen um sie, das ist alles. Sorge dich nicht. Nachdem du gegangen bist, werden deine Töchter gut betreut. Nichts wird ihnen geschehen. Ja, Eure Hoheit. Gobbin wollte seine Töchter nicht alleine lassen, aber er konnte den Wunsch des Königs nicht abschlagen. Er ging nach Hause, um sich von seinen Töchtern zu verabschieden. Auf dem Weg fand er 3 Töpfe mit Rosen. Er gab seinen Töchtern jeweils einen Topf und sagte zu ihnen: Ich werde auf Handelsreise gehen. Lasst niemanden ins Haus kommen. Wenn ihr es doch tut, werde ich davon durch die Töpfe erfahren. Alles wird gut werden, Vater. Mach dich auf den Weg und sorge dich nicht um uns. Gobbin verabschiedete sich von seinen Töchtern und ging. Am nächsten Tag kamen der König und 2 seiner Freunde in sein Haus. Als sie ihn ankommen sah, sagte Maria zu ihren Schwestern: Lass uns in den Keller gehen und den Wein für den König holen. Ich bringe den Schlüssel, Elena bringt die Laterne und Greta, du nimmst die Flasche. Nachdem er Marias Worte hörte, sagte der König: Nein, mach dir keine Mühe. Wir brauchen gar nichts. Es geht uns gut. Gut. Hast du gehört, Maria? Der König braucht nichts. Wir beide gehen nirgendwo hin. Nun, auch wenn ihr nicht mitkommt, so werde ich doch gehen. Maria machte sich auf. Sie rannte zum Haus einer ihrer Nachbarn. Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Wer ist das? Wer klopft so spät in der Nacht noch an? Tante, ich bin's, Maria. Bitte öffne die Tür. Oh, Maria! Was bringt dich so spät in der Nacht hierher? Tante, ich habe mich mit meinen Schwestern gestritten. Bitte, lass mich heute Nacht in deinem Haus schlafen. Oh, natürlich. Komm rein, mein Mädchen. Maria verbrachte die ganze Nacht im Haus der alten Dame. Weil aber Maria nicht zurückkehrte, wurde der König sehr wütend. Als Maria am Morgen nach Hause kam, sah sie, dass die Rosen in den Töpfen ihrer Schwestern verwelkt waren, weil sie ihrem Vater nicht gehorcht hatte. Sie ging in das Zimmer ihrer ältesten Schwester. Sie sah Elena am Fenster stehen und auf den Garten beim Palast schauen. Maria, du bist zurück. Schau, die Äpfel im Garten sehen so hübsch aus. Wie lecker müssen die sein. Bitte, geh und pflück sie mir. Elena, du bist erwachsen, aber du benimmst dich immer noch wie ein Kind. Ah! Bitte, Maria, geh. Gut, ich werd's tun. Maria sprang aus dem Fenster und ging in den Garten und pflückte die Äpfel. Sie lief gerade zurück, als Elena schrie: Maria, dort vorn sind die Bäume voller Zitronen. Bitte, pflückt mir auch ein paar von denen. Wieder rannte Maria in den Garten. Aber diesmal, als sie gerade mit den gepflückten Zitronen zurücklaufen wollte, sah sie den Gärtner. Er rannte ihr nach, um sie zu fangen. Halt! Denkst du, ich lasse dich mit den gestohlenen Zitronen einfach laufen? Halt! Na warte, wenn ich dich zu fassen bekomme, ich werde dir eine Lektion erteilen. Maria stieß den Gärtner weg. Er fiel auf den harten Boden, sodass er einige Zeit nicht aufstehen konnte und Maria rannte vor ihm weg. Niemand wusste, wer die Diebin war und wohin sie rannte. Maria reichte ihr zu Hause. Sie gab Elena die Äpfel und Zitronen und schimpfte. Schau, all der Ärger, in dem ich wegen dir geraten bin. Bitte frag mich nie wieder, so etwas für dich zu tun. Verstanden? Maria ging weg. Was sie sagte, war Elena ganz egal. Elena fing einfach an, ihre Äpfel zu essen. Solche leckeren Äpfel. Gott sei Dank hat Maria sie geholt. Wie hätte ich sie sonst kosten sollen? Der arme Gärtner. Er schreit immer noch voller Schmerz. Am nächsten Tag hatten ihre beiden Schwestern Appetit auf Bananen. Sie bat Maria, Bananen für sie zu holen. Wegen der Geschehnisse des vorherigen Tages wollte Maria nicht noch einmal in den Garten gehen. Aber da ihre Schwester darauf bestand, musste sie es doch. Als sie diesmal ging, spazierte gerade der König im Garten. Er sah Maria. Oh, du bist der Dieb. Dafür sollst du bestraft werden. Der König stellte Maria eine Reihe von Fragen und Maria gab die Wahrheit zu. Nun sagte der König zu ihr: Für die Untat, die du begangen hast, werde ich dich in deinem eigenen Haus bestrafen. Komm mit! Der König lief los zu ihrem Haus. Maria folgte ihm. Der König blickte immer wieder hinter sich, um sich zu vergewissern, dass Maria nicht weglaufen würde. Aber plötzlich, als er sich umdrehte, sah er, dass Maria verschwunden war. Von ihr war nichts mehr zu sehen. Er ließ die ganze Stadt nach Maria durchsuchen, aber man fand sie nicht. Der König war wütend und seitdem hatte er immer ganz schreckliche Laune. Und bald darauf wurde er krank. Monatelang besserte sich sein Zustand nicht. Inzwischen waren Marias Schwestern und die beiden Freunde des Königs verheiratet. Sie hatten jetzt eigene Kinder. Eines Tages schlich Maria in das Haus ihrer ältesten Schwester. Sie nahm ihre beiden Kinder und rannte mit ihnen davon. Sie legte die Babys in einen schönen Blumenkorb und bedeckte sie mit vielen Blüten, sodass niemand sehen konnte, dass die Kinder darin waren. Dann zog sie sich an wie ein Junge, setzte sich den Korb auf den Kopf und ging in Richtung des Palasts. Sie rief dabei: Wer wird diese Blumen dem König reichen? Der doch aus Liebe krank ist. Der vor lauter Liebe krank ist. Wer bringt dem König die Blumen? Der König, der auf seinem Bett ruhte, hörte die Rufe. Er rief die Wache, die vor seinen Gemächern stand. Oh, tritt ein und höre. Kaufe die Blumen von dem Mann, der draußen ruft und Blumen anbietet. Der Wachmann ging und kaufte den Blumenkorb. Er gab dem König den Korb. Im Moment, als der König den Deckel vom Korb abnahm, war ihm, als hörte er von drinnen ein Weinen. Er sah die beiden Babys im Korb zwischen den Blumen. Sein Herz war voller Liebe. Er fragte sich, wie er Maria dieses Geschenk zurückzahlen könnte. Dann aber erinnerte er sich, wie ihn Maria beleidigt hatte. Er wurde wieder wütend und beschloss, sich an Maria zu rächen. In diesem Moment kommt eine Wache herein. Eure Hoheit, der Händler, den Sie auf Geschäftsreise geschickt hatten, ist zurückgekehrt. Sehr gut. Sage ihm, er soll morgen mit einem Gewand aus Steinen vor meinem Thron erscheinen. Und wenn er nicht auftaucht, soll er bestraft werden. Natürlich, Eure Hoheit. Als der Kaufmann den Zustand seines Hauses sah, wurde er sehr traurig. Er dachte daran, dass seine Töchter ihm versprochen hatten, dass alles gut werden würde. aber er konnte keine seiner Töchter finden. Er fand heraus, dass seine beiden älteren Töchter ohne seine Erlaubnis geheiratet hatten. Da kam die Wache rein. Höre, der König hat befohlen, dass du morgen mit einem Gewand aus Stein bei Hof erscheinen sollst. Wenn du nicht kommst, wirst du bestraft werden. Der Kaufmann beklagte dieses schwere Schicksal. Niemand wusste, wo Maria zu finden war, und zudem hatte er schlimme Sorgen wegen seines Gewands. Es war ganz unmöglich, so ein Gewand in nur einem Tag zu besorgen. Wo kann ich dieses Gewand in nur einem Tag bekommen? Vater, mach dir keine Sorgen um das Gewand. Nimm dieses Stück Kreide mit zum Palast und sag, dass du die Maße des Königs für das Gewand nehmen willst. Der Kaufmann verstand nicht wirklich, aber er hatte Vertrauen zu Maria und so ging er mit der Kreide in den Palast. Du bist mit leeren Händen gekommen? Wo ist das Gewand? Eure Hoheit, bitte vergebt mir. Ich kann das Gewand nicht schaffen. Gut, dann mach dich bereit zu sterben. Nein, Eure Hoheit, bitte vergebt mir. Lasst mich gehen. Wenn du dich retten willst, dann bringe deine Tochter zurück zu mir. Der Kaufmann kehrte nach Hause zurück, ohne etwas zu sagen. Er war sehr traurig, denn er wollte seine liebe Tochter nicht an den König übergeben. Als er zu Hause ankam, sah er Maria dort sitzen und auf ihn warten. Vater, was ist passiert? Mein Kind, was soll ich tun? Der König hat mir befohlen, statt des Mantels soll ich dich übergeben. Sorge dich nicht, Vater. Mach eine Puppe, die genauso aussieht wie ich. Aber am Kopf der Puppe muss ein Faden angenäht sein, den ich ziehen kann, sodass die Puppe den Kopf schütteln oder nicken kann. Am nächsten Tag kam der Kaufmann mit Maria zum Palast. Der König hatte befohlen, Maria sogleich zu ihm zu schicken. So brachten die Soldaten Maria in die Gemächer des Königs. Maria hatte die Puppen in den Falten ihres Umhangs versteckt. Sobald die Türen geschlossen waren, zog sie die Puppen aus den Falten des Umhangs und versteckte sie unter dem Bett, wobei sie den Faden in der Hand behielt. Maria, ich hoffe, es geht dir gut. Maria bewegte den Kopf der Puppe zu einem Nicken. Der König stellte immer wieder Fragen und wies sie auf alle ihre Fehler hin. Maria ließ die Puppe zu all diesen Fehlern mit einem Ja nicken. Aus diesem Grund verurteile ich dich zum Tode. Der König zog sein Schwert und hackte der Puppe den Kopf ab. Als aber deren Kopf zu Boden fiel, da war dem König, als hätte jemand seine Füße geküsst. Wie viel Liebe! Selbst nach dem Tod. Was habe ich getan? Ich habe dich eigenhändig getötet. Und so will ich auch nicht mehr leben. Als aber der König seinen eigenen Kopf abschneiden wollte, kam Maria unter dem Bett hervor und der König umarmte sie. Dann heirateten beide und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.